Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines in Berlin befindlichen Aushilfsjedis. Folge 55, also Berlin Teil 3. Heute war ich in Weißensee, im Friedrichshain und am Alex. Und die beiden Stadtteile habe ich mir angeschaut und habe gesehen, es ist tatsächlich so, dass überall, wo man eigentlich hinkommt, ist immer quasi so ein kleines bisschen Zentrum oder ein bisschen mehr Zentrum, immer so ein bisschen Kiez eben und drumherum sind dann Wohngebiete. Das heißt, es ballt sich überall, man hat hier einen Türken, da einen Vietnamesen, da einen Falafelstand, da zwei, drei Spätis und da drum sind dann einfach Wohngebiete. Das heißt, jedes Viertel hat ein Zentrum und sieht dann allerdings drumherum auch immer ein bisschen anders aus. Also Friedrichshain, Prenzlberg und Weißensee haben durchaus einen leicht unterschiedlichen Charakter. Und ich vermute mal, wenn man so Bergmann-Kiez und Kreuzberg sich anschauen wird, dann wird sich das nochmal ganz anders darstellen. Also ja, der Unterschied zwischen Friedrichshain, Prenzlberg und Weißensee sind zum Beispiel auch die Mieten. Über die Straßenseite hinüber ist dann tatsächlich schon das Doppelte an Miete oder ja 40% mehr an Miete manchmal für die gleiche Raumgröße. Also dementsprechend, da sieht man den Unterschied. Ansonsten war ich natürlich jetzt am Alex und ja, da stehen drei große Einkaufszentren. Drei. Und der Alex ist jetzt nicht unbedingt das Zentrum der Stadt. Also der Alex ist nicht direkt Mitte, sondern ist schon so östlich ganz gut am Rand von Mitte. Und dementsprechend ist es schon interessant zu sehen, wie hier Einkaufszentrum auf Einkaufszentrum auf Einkaufszentrum ist. Irgendwo im Süden gibt es dann, also im Süden der Friedrichstraße hat es dann auch noch die Mall. Und so geht's gerade weiter in Berlin. Also hier wimmelt's auch von Einkaufszentren. Ja, was kann ich über den Tag erzählen? Es war sonnig. Es ist überall immer wieder sehr viel los. Ich war auch an der Volksbühne. Bin einfach mal spontan so Richtung Osten die Torstraße rausgelaufen. Bin dann irgendwann links nach Friedrichshain abgebogen und habe mir da dann auch den Märchenbrunnen angeschaut, ist schön da, kann ich echt nur empfehlen, ist traumhaft. Bin auch tatsächlich hoch spaziert auf den Berg, der in diesem Park ist. Und ja, hab meine erste Berliner Currywurst gegessen. Und was soll ich sagen, worst idea ever. Die war nicht gut, die lag schwer im Magen und die Fritten auch. Also das war einfach zu fettig. Und was natürlich dazu kommt, das ist tatsächlich so ein bisschen was, was mich schockiert hat. Es gibt hier einen Grillstand, an dem dran steht Männerportion und Frauenportion. Also Männerwürste und Frauenwürste oder Mädchenportion. Das eine sind einfach zwei Currywürste, das andere ist eine Currywurst. Die beiden Damen, die hinterm Grill standen, haben, glaube ich, den Sexismus, der da drin steckt, irgendwie so ganz nicht mitbekommen. Also, solltet ihr irgendwo das mal lesen, fragt doch einfach mal die Mitarbeiterin, ob sie denn wirklich dahinter stehen, was sie da verkaufen. Ja, ansonsten gibt's gar nicht so viel zu erzählen. Ist halt viel los, ist halt eine bunte Stadt, ist halt eine vielfältige Stadt. Und ich hab Spaß. Gut, dann bis zu Teil 4. Viel Spaß bis denn. Tschüss.